Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Geschichte aktuell. Vor 50 Jahren Revolte in der Kronkolonie, der Aufstand der kenianischen Mau-Mau-Bewegung. Eine Sendung von Kathleen Becker. Am 8. April 1953 wurde der kenianische Nationalistenführer Jomo Kenyatta zu 7 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Die Anklage lautete: Anführerschaft einer illegalen Organisation, der Mau Mau. Die Festnahme Jomo Kenyattas im Jahr zuvor war auf dem Höhepunkt der Mau Mau Gewalt erfolgt. Der charismatische Kenyatta, der zu einer zentralen Figur kenianischer und afrikanischer Zeitgeschichte werden sollte, bestritt die Vorwürfe der britischen Kolonialregierung. In seiner Verteidigungsrede sprach er leidenschaftlich über seinen Kampf gegen die Ungerechtigkeit weißer Vorherrschaft. Mau Mau jedoch gehöre er nicht an. Mau Mau. Zunächst einmal war das eine gewaltsame Widerstandsbewegung landloser Bauern aus dem Volksstamm der Kikuyu gegen die britische Kolonialmacht zwischen Ende der 40er und Mitte der 50er Jahre, die brutal agierte und brutal niedergeschlagen wurde. Doch Mau Mau stand hinter den hitzigsten Debatten im britischen Unterhaus, die es jemals um eine Kolonie gegeben hatte. Und der Mythos Mau Mau beschäftigt die Wissenschaft bis heute. Frank Furedi, Professor für Soziologie an der Universität Canterbury und Autor mehrerer Publikationen zum Thema, beschreibt, warum er begann, sich für den Mau-Mau-Aufstand zu interessieren. Well, I think what happened was, when I finished university, I read Franz Fanon's Wretched of the Earth. Als ich mit dem Studium fertig war, las ich Franz Fanons Die Verdammten dieser Erde über den Algerienkrieg und begann, mich für die ganze antikolonialistische Bewegung zu interessieren. Und von all den Bewegungen, mit denen ich mich beschäftigte, schien Mau Mau in vieler Hinsicht die gewalttätigste zu sein und die am meisten missverstandene. Mau Mau war immer das Beispiel, das aufkam, wenn Leute einen abschrecken wollten, wenn sie sagen wollten, Afrika ist ein sehr gefährlicher Ort. In Kenia, seit 1895 britisches Protektorat, wurden seit Anfang des 20. Jahrhunderts die besten Ackerbaugebiete von weißen Siedlern besetzt. Dort, in den fruchtbaren Gebieten des Rift Valley, sind die Kikuyu zu Hause. Diese wichtigste Volksgruppe Kenias macht etwa ein Fünftel der Bevölkerung aus. In den White Highlands bewirtschafteten viele Kikuyu als Plantagenarbeiter, sogenannte Squatters, das Land, ohne dass es ihnen wirklich gehörte. Reinhard Klein-Ahrendt, Privatdozent am Afrikanistikseminar der Universität zu Köln, sieht die langfristige Entstehung des gewaltsamen Widerstands in der strukturell unfairen Landverteilung angelegt. Die soziale Verelendung, die absolute auch Demütigung afrikanischer Bauern, denn das Land, auf dem sie saßen, das gehörte seit Generationen ihnen oder war ihnen von der jeweiligen Traditional Authority, vom Häuptling überlassen worden. Das war ihr Land, mit dem sie sich identifizierten, und die Demütigung, immer wieder verjagt zu werden, die führte dann zu einer doch Steigerung der Wut, die in den 30er und 40er Jahren immer weiter zunahm. Ein zweites Problem war natürlich die Zerstörung der gewachsenen sozialen und politische Strukturen. Familienverbände wurden auseinandergerissen, konnten nicht mehr ernährt werden. Viele Jüngere migrierten in städtische Zentren. Was besonders wichtig war oder besonders schwer wog, war die Erosion von der Autorität von Chiefs, von traditionellen Familienoberhäuptern. Auch das führte zu einer sich steigernden Aggression. In den 30er Jahren wurde die Situation der Bauern in der Kronkolonie Kenia immer unsicherer. Ein weiterer Grund für den Unmut der Kikuyu lag darin, dass sie durch die Ausbreitung des Christentums, vor allem durch die Missionarsschulen, ihre alten Traditionen gefährdet sahen, wie zum Beispiel auch den Initiationsritus der Genitalbeschneidung von Frauen. Auch konnten die schwarzen Kenianer schon seit 1937 per Gouverneursverordnung zur Zwangsarbeit rekrutiert werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als eine starke Nachfrage nach Tee, Kaffee und Baumwolle einsetzte, wurde das verstärkt spürbar. Und es kam noch etwas dazu. Einige Führer von Mau Mau, beziehungsweise einige Führer der kenianischen Widerstandsbewegung, besonders Kikuyu, die ja das Hauptvolk in den Highlands darstellt, hatten während des Zweiten Weltkriegs in den britischen Streitkräften gedient. Und hier machten sie die Erfahrung, dass ein organisierter gut durchdachter Widerstand immer effektiver ist, als in hellen Haufen durch die Gegend zu strömen mit Knüppeln in der Hand und kein Konzept zu haben. Einer der jungen britischen Beamten der Kolonialverwaltung Ende der 40er Jahre war Terence Gavagan. Der inzwischen 80-jährige Gavagan lebt heute in London und erinnert sich noch genau an den Moment, an dem er zum ersten Mal mit dem Begriff Mau Mau konfrontiert wurde. I became aware, partly through friendship, close friendship. Zum ersten Mal hörte ich davon durch einen der älteren Kikuyu-Chiefs, Waruhiyu. Waruhiyu war der oberste Chief der Kikuyu im Kiambu-Distrikt. Später ist er deswegen ermordet worden. Jedenfalls freundeten wir uns an und unterhielten uns oft während der Verhandlung von Landverteilungsstreitfällen, zum Beispiel zwischen den Kikuyu. Eines Tages traf ich ihn. Er saß vor dem Büro des Chief Commissioner. Ich sagte, hallo, was bringt dich hierher? Und er sagte, ich will den Chief Commissioner sprechen und ihm von den Mau-Mau-Eiden berichten. Allerdings nannte er es damals Muma-Eid. Er sprach von Muma-Eid-Zeremonien im Kiambu-Distrikt. Das beunruhigte ihn sehr, wegen der Einschüchterung, die damit verbunden war. Eidesbeschwörungen waren ein fester Bestandteil der Kikuyu-Kultur. Doch mit dem Mau-Mau-Eid wurde unter Androhung fürchterlicher Konsequenzen absolute Geheimhaltung eingefordert. Bei der Zeremonie spielten Tierblut und Tierdung sowie Körperflüssigkeiten wie Samen und Menstruationsblut eine zentrale Rolle. Dieser starke Tabubruch sollte die magische Dimension festigen. Auf einer großen öffentlichen Versammlung versuchte Terence Gavagan herauszufinden, inwieweit das Phänomen in seinem Distrikt Fuß gefasst hatte. At this time I sat with Waruhiyu and said to the people, what is going on with this Muma Oding? Ich saß da mit Waruhiyu zusammen und fragte die Leute, was geht da vor mit diesen Eideschwüren? Aber niemand kann seinen Blick mehr verschließen, mehr einfach zumachen als ein Kikuyu. Da geht so eine Art Klappe runter über ihren Augen. Und die setzen sie ein, wenn sie es benötigen. Das heißt, man konnte nicht sagen, ob sie einen Eid abgeleistet hatten, ob sie einen ableisten würden oder ob sie Angst davor hatten, den Eid nicht abzuleisten. Vielleicht sagte auch jemand was bei dieser Versammlung, aber das wird kaum gegen Mau Mau gegangen sein, weil derjenige dann wahrscheinlich bald tot gewesen wäre. Tatsächlich wurden im Laufe des Mau-Mau-Terrors viele Kikuyu zur Ableistung des Eides gezwungen und an die 1000, die sich weigerten, ermordet. Der weitaus größte Teil der rund 13.000 Opfer der Übergriffe waren Kikuyu. Doch die Bilder und Berichte, die nach Großbritannien gingen, zeigten hauptsächlich blutrünstige Morde an weißen Siedlern und verstümmelte Rinder. Währenddessen versuchte der Nationalistenführer Jomo Kenyatta, der 1946 aus London zurückgekehrt war und die Präsidentschaft des Kenya African Union Verbands übernommen hatte, sich von Mau Mau zu distanzieren. Die Kenya African Union spricht bei Tageslicht. Wer uns Mau Mau nennt, der lügt. Und ich sage euch jetzt, die KAU verachtet Diebstahl, Raub und Mord, denn diese Praktiken ruinieren unser Land. Die KAU ist kein Kampfverband, der Fäuste und Waffen benutzt. Wenn irgendeiner von euch denkt, Gewalt sei gut, stimme ich euch nicht zu. Denkt an das alte Sprichwort. Derjenige, der mit einem Knopfknüppel geschlagen wird, kommt zurück. Wer aber den Biss der Gerechtigkeit erfährt, kommt nie zurück. Während in den 40er Jahren und zu Beginn der 50er Jahre Kenyatta und seine sehr gebildeten Genossen noch mit den landlosen Bauern zusammenarbeitet, im selben Resistance Movement, in derselben Widerstandsbewegung, hat sich das doch sehr schnell danach gegabelt. Kenyatta war schon zur damaligen Zeit darauf aus, eine friedvolle Lösung zu finden mit den Briten. Er wollte keinen Aufstand, um die Kolonialherrschaft zu beseitigen, das sah er als aussichtslos an. Und er hat sehr schnell seinen Frieden gemacht, was ihm später auch vorgeworfen wurde von kenianischen Widerstandskämpfern, die bei Mau Mau teilgenommen hatten. Und es hat sich auch später bestätigt, dass Kenyatta tatsächlich nicht so sehr oder nicht nur die Unabhängigkeit Kenias im Blick hatte, sondern auch seine eigene finanzielle Unabhängigkeit. Kenyattas Familie gehörte oder gehört ihm wahrscheinlich immer noch zu den reichsten Familien Kenias. Sehr häufig wurde Kenyattas Familie nach der Unabhängigkeit als Royal Family bezeichnet, was schon einiges aussagt. Im Oktober 1952, als Jomo Kenyatta mit anderen führenden Nationalisten festgenommen und angeklagt wurde, eine terroristische Organisation zu leiten, rief die Kolonialregierung den Ausnahmezustand aus. Das Urteil stand von vornherein fest und machte Kenyatta, den brennenden Speer, zum Märtyrer und zur Identifikationsfigur afrikanischer Befreiung. Auch Kenyattas Tochter wurde für einige Wochen inhaftiert. Margaret Kenyatta sollte später Oberbürgermeisterin von Nairobi werden. In einer Sendung des SWR erinnerte sie sich an die schwierige Zeit, als die Versuche der britischen Kolonialmacht, der Gewaltwelle Herr zu werden, neue Gewalt und Ressentiments nährten. Über 80.000 Kikuyu wurden interniert, über 800.000 in sogenannte Wehrdörfer umgesiedelt. So everybody was in a state of emergency and the things were not good at all. We were in a state of war. Wir befanden uns im Kriegszustand, ob Kinder, ob Frauen oder ich, als ich nicht mehr im Gefängnis war. Die Menschen in den Dörfern mussten ihre Häuser verlassen und wurden in Lager gebracht, auch auf dem Lande. Und in den Städten wurden die Wohngebiete der Afrikaner mit Stacheldraht abgesperrt, damit sie sie auch nachts nicht verlassen oder sich frei bewegen konnten. Jeder war im Kriegszustand. Es war beängstigend und gefährlich für jeden Einzelnen, denn jedem, den Kindern, den Frauen, konnte alles zustoßen. Terence Gavigan war District Commissioner von Kiambu, als er abberufen wurde, um das Umerziehungslager Rehabilitation Camp von Mueya zu leiten. Anweisungen, wie die Rehabilitierung von 20.000 renitenten Kikuyu zu bewerkstelligen sei, gab es von keiner Seite, erinnert er sich mit einem Anflug von Bitterkeit. Er war auf seine eigenen Ideen angewiesen. First of all, I had to break the fear. To break the fear, I had to break into. Zunächst einmal musste ich die Angst der Gefangenen überwinden. Dafür musste ich das Lager in kleinere Einheiten aufteilen, um an sie rankommen zu können. An 1000 kann man so nicht rankommen. Bei einer kleineren Zahl geht das. Ich legte also Korridore an und spannte Draht, um sie abzugrenzen. Ein befreundeter Mau-Mau-Historiker wollte mir das später nicht glauben. Aber ich stellte junge Kikuyu ein, die gerade mit der Schule fertig waren. Sie arbeiteten für mich und trugen keine Waffen außer kurzen Knüppeln für ihre eigene Verteidigung. Diese jungen Kikuyu sollten mir helfen, die Leute aus dem Lager heraus durch diesen Korridor hindurch in ein Feld zu bringen. Dort saßen kleine Gruppen von Stammesältesten auf einer Bank, weithin sichtbar, und warteten auf sie. Es ging darum, dass sie gehen und mit den Stammesältesten sprechen. Gavigan, der die Kultur der Kikuyu gut kannte und ihre Sprache beherrschte, beschreibt das Schaudern, das ihn überfiel, als die Internierten hinter der Umzäunung plötzlich in den Mau-Mau-Kampfschrei ausbrachen. Stell dir das fünffach verstärkt vor, sagte er, hundertfach verstärkt, und dann stell es dir tausendfach verstärkt vor. They suddenly broke into something which is called the Mau-Mau howl, called it that for lack of anything else, which was full voice. Imagine 5, imagine 100, imagine 1000. Doch erst als 1959 in einem abgelegenen Lager in Hola 11 Mau-Mau-Häftlinge von ihren Aufsehern getötet wurden, schwenkte die britische Regierung um und begann ernsthaft, die Unabhängigkeit Kenias zu planen. 1960 endete der Ausnahmezustand. Ein Jahr später wurde Jomo Kenyatta freigelassen und 1963 wurde er der erste Präsident der neuen unabhängigen Republik. Uhuru na Mau Mau, Freiheit mit Mau Mau, riefen heimgekehrte Mau Mau-Kämpfer und ihre Anhänger bei der Unabhängigkeitsfeier im Dezember 1963 und schwenkten die neue Fahne mit den zwei gekreuzten Speeren. Wenn die Mau Mau-Kämpfer erwartet hatten, sie würden für ihren Kampf um Land und Freiheit belohnt, sollten sie enttäuscht werden. Jomo Kenyatta machte an diesem Tag schon sehr deutlich, dass seine Prioritäten anderswo lagen. White, brown or black, we are not angels, we are human beings. And as such, ob weiß, ob braun, ob schwarz, wir sind keine Engel, wir sind Menschen. Und als solche machen wir Fehler. Aber wir haben ein großes Geschenk, das wir einander machen können, und das ist, uns gegenseitig zu vergeben. Wir werden nicht zurückschauen. Wir werden die Vergangenheit vergessen und nach vorne blicken, in die Zukunft. And look forward to the future. Das Motto der neuen Republik Harambe bedeutet auf Kiswahili so viel wie »Lasst uns an einem Strang ziehen«. Die Flagge der neuen kenianischen Republik reflektiert dieses Selbstverständnis. Zwischen schwarzen und grünen Blockstreifen für die Menschen und das Land steht das Rot für das im Unabhängigkeitskampf vergossene Blut. Doch während Kenyatta seine Position festigte und KANU Ende der 60er Jahre zur Einheitspartei machte, wurden die Mau Mau-Kämpfer als Hooligans praktisch aus dem Gedächtnis der Nation getilgt. Auf Macht und Anerkennung hofften sie vergebens. Die wichtigen Posten gingen an Kikuyu, die mit der britischen Kolonialverwaltung zusammengearbeitet hatten. Die Briten betrieben eine Politik des Divide and Rule, Teile und Herrsche. Sie isolierten große Teile der Führung. Andere wurden vielleicht über einen längeren Zeitraum hinweg bestochen. Psychologische Kriegführung war ganz wichtig. Die Bewegung wurde diskreditiert, ihre moralische Autorität zerstört. So wurde die ganze Mau-Mau-Tradition für eine lange Zeit in Kenia etwas fast Peinliches, etwas, über das man nur im Flüsterton sprach. Mau-Mau passte nicht mehr in die Kultur des neuen, unabhängigen Kenia. Auch Vizepräsident Daniel Arap Moi, der nach Kenyattas Tod 1978 die Regierungsgeschäfte übernahm, stammte aus einer Volksgruppe, die während der Mau-Mau-Zeit loyaler Helfer der Kolonialregierung gewesen war. Fast ein Vierteljahrhundert lang, bis zum verfassungsmäßigen Ende seiner Regierungszeit im letzten Jahr, wirtschaftete der autokratische Moi das einstige Musterland Ostafrikas mit eiserner Faust in den Niedergang. Aktivisten, die unter den Briten ins Gefängnis gewandert waren, trafen sich häufig in Mois Gefängnissen wieder. Die Debatte um Mau Mau dauert bis heute an. Für die einen war Mau Mau eine Stammesrevolte ohne politische Ziele und nationale Ideologie. Frank Furedi vertritt die Meinung, dass diese Bewegung für Bürgerrechte und soziale Gerechtigkeit mit einer starken nationalistischen Dynamik mythologisiert worden sei, um sich nicht mit den ökonomischen Wurzeln des Aufstandes auseinandersetzen zu müssen. Zum Mythos Mau Mau hat sicherlich auch beigetragen, dass die Etymologie des Wortes bis heute ungeklärt ist. In den letzten Jahren ist Mau Mau wieder aktuell geworden. Kenianische Mau Mau-Veteranen versuchen, die britische Regierung wegen Menschenrechtsverletzungen insgesamt auf 5 Milliarden Pfund Sterling zu verklagen. Frank Furedi. Man muss sich klar machen, dass der Mau Mau-Krieg eine sehr traumatische, brutale Kraft war, wo das Leben der Kikuyu oft zur Nebensache wurde. Und die Kriegsparteien brachten hauptsächlich Terror über die Bevölkerung. Aber das ist das Standardszenario eines kolonialen Krieges. Man sollte auch nicht vergessen, dass die Menschen, die für Mau Mau gekämpft haben, die echten Freiheitskämpfer, nach der Unabhängigkeit Kenias an den Rand gedrängt und isoliert worden sind. Und viele der Menschen, die jetzt Geld verlangen, sind tatsächlich nur Opportunisten und nicht die, welche wirklich sehr gelitten haben. Der Name Mau Mau ist besetzt worden von Leuten, die nichts mit dem Freiheitskampf zu tun hatten, aber die heute in einer Position sind, die ihnen die nötige Glaubwürdigkeit für ihre Forderungen verleiht. Bei den Parlamentswahlen Ende letzten Jahres verlor Mois Wunschkandidat Uhuru Kenyatta gegen Mwai Kibaki von der Regenbogenkoalition verschiedener Ethnien. Mit dem Kandidaten der früheren Einheitspartei KANU, Uhuru Kenyatta, Freiheit Kenyatta also, schlug Kibaki den Sohn des Staatsgründers Jomo Kenyattas. Derweil wirft Mau Mau noch lange Schatten, zum Beispiel in der verbotenen Sekte Mungiki, was übersetzt Masse bedeutet. Diese Jugendsekte hat sich die Rückbesinnung auf traditionelle afrikanische Werte auf ihre Fahnen geschrieben und manche Beobachter sehen schon eine neue Mau Mau-Bewegung entstehen. So bleibt Mau Mau auch nach 50 Jahren ein entscheidender Teil der kenianischen Geschichte. Das war Hintergrundpolitik. Heute Geschichte aktuell. Vor 50 Jahren Revolte in der Kronkolonie. Der Aufstand der kenianischen Mau Mau-Bewegung. Eine Sendung von Kathleen Becker. Redaktion Markus Heumann. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare, unter anderem zum Treffen des britischen Premierministers Blair mit US-Präsident Bush.